ARD. Volker Ulrich, 8 Tage im Mai, die letzte Woche des Dritten Reiches. Gelesen von Peter Bieringer. Folge 8. 3. Mai 1945. Tragödie in der Lübecker Bucht. Der Untergang der Kap Arkona. Zur selben Zeit, als Generalmajor Wolz in Hecklingen bei Lüneburg mit seiner Unterschrift die Kapitulation Hamburgs besiegelte, kam es in der Lübecker Bucht zu einer der größten Schiffskatastrophen des Zweiten Weltkriegs, bei der Tausende von KZ-Häftlingen buchstäblich in letzter Minute noch ihr Leben verloren. Die Tragödie hat einen Namen, Kap Arkona. Das Flaggschiff der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrtsgesellschaft, das 1927 auf der Hamburger Werft Blohm & Voss vom Stapel gegangen war, hatte vor dem Krieg auf Luxusreisen zwischen Hamburg und Rio de Janeiro verkehrt und war 1940 als Wohnschiff der Kriegsmarine nach Gotenhafen verlegt worden. Im Frühjahr 1945 wurde der Schnelldampfer mit vielen anderen Schiffen eingesetzt, um Flüchtlinge aus den deutschen Ostprovinzen und verwundete Soldaten nach Schleswig-Holstein und Dänemark zu transportieren. Bei ihrer letzten Fahrt holte sich die Kap Arkona einen Maschinenschaden. Seit dem 14. April lag sie manövrierunfähig in der Lübecker Bucht vor Neustadt vor Anker. Mitte April 1945 befahl Reichsführer SS Heinrich Himmler den Kommandanten der noch nicht befreiten Konzentrationslager, dass kein Häftling lebend in die Hände des Feindes fallen dürfe, die Lager also rechtzeitig geräumt werden sollten. In Hamburg-Neuengamme, wo seit 1940 auf dem Gelände einer ehemaligen Ziegelei ein großes Konzentrationslager mit einem weit verzweigten Netz von Außenlagern errichtet worden war, begann die Räumung des Hauptlagers am 20. April. Verantwortlich waren Gauleiter Karl Kaufmann und der höhere SS- und Polizeiführer Nordsee Georg Henning Graf von Bassewitz-Beer. Auch sie hatten ein Interesse daran, dass die heranrückenden britischen Truppen nicht Zeugen der Verbrechen wurden, die sich unmittelbar vor den Toren Hamburgs abgespielt hatten. Da keine Ausweichplätze zur Aufnahme der neuen Gamme-Häftlinge zur Verfügung standen, schlug Kaufmann vor, sie auf Schiffen unterzubringen. In seiner Eigenschaft als Reichskommissar für die Seeschifffahrt ließ er 3 Schiffe requirieren, die in der Lübecker Bucht lagen. Neben der Kap Arkona die Frachtschiffe Tilbeek und Athen. Vom 21. bis zum 26. April wurden über 9000 Häftlinge in Güterzügen, auf Lastwagen, teilweise auch in Fußmärschen nach Lübeck gebracht. Unter dem Kommando von SS-Sturmbannführer Christoph Gehrig, der im KZ Neuengamme als Verwaltungsleiter tätig gewesen war, wurden sie auf die Schiffe verladen. Welche Absichten die SS verfolgte, ist nicht klar. Wollte sie sich der Häftlinge entledigen, indem sie die Schiffe selbst versenkte, beziehungsweise darauf spekulierte, dass sie von britischen Flugzeugen versenkt würden? Oder wollte Himmler sie als Faustpfand für Verhandlungen über einen Separatfrieden mit den Westmächten einsetzen? Oder war man womöglich in der SS-Führung im Chaos dieser Tage noch zu keinem Entschluss gekommen, was mit den schwimmenden Konzentrationslagern geschehen solle? Der Kapitän der Kap Arkona, Heinrich Bertram, weigerte sich zunächst, die Häftlinge an Bord zu nehmen. Als ihm SS-Sturmbannführer Gehrig drohte, ihn auf der Stelle erschießen zu lassen, gab er nach. Am 28. April befanden sich bereits 6500 Häftlinge auf der Kap Arkona. Die Zustände waren unbeschreiblich. Es gab kaum etwas zu essen und zu trinken, erinnerte sich einer der Überlebenden, Rudi Gogul. Überall lagen die entkräfteten Gefangenen herum. Auf dem Deck begannen sich die Leichen zu stapeln, denn täglich wurden 30 bis 50 Tote gezählt. Gegen Ende stieg die Todeskurve steil an. In einer besonders schlimmen Lage waren die Kranken. Sie hatte man unten im Schiffsbauch untergebracht, und es bestand wenig Möglichkeit, ihnen noch wirkliche Hilfe zuteilwerden zu lassen, da es keine Medikamente und Verbandsstoffe gab. Niemand leerte mehr die schweren Kotkübel, so dass sich ein fürchterlicher Gestank über dem Schiff ausbreitete. Da die Kap Arkona hoffnungslos überfüllt war, befahl die SS, 2000 Häftlinge auf die Athen zu bringen. Auf der Tilbeek, die am 2. Mai in die Lübecker Bucht geschleppt wurde und in der Nähe der Kap Arkona vor Anker ging, waren 2800 Häftlinge eingepfercht. Der alliierten Luftaufklärung war die Konzentration von Schiffen in der Kieler und Lübecker Bucht nicht entgangen. Die britische Militärführung befürchtete, dass sich die Regierung Dönitz mitsamt den ihr noch verbliebenen Truppen nach Norwegen absetzen und dort den Kampf fortsetzen könnte. So entschloss sie sich, die letzten Reste der deutschen Flotte zu vernichten. Informationen des Schweizer Roten Kreuzes, dass sich auf den Schiffen Tausende von KZ-Insassen befanden, wurden nicht rechtzeitig weitergegeben. Gegen 14.30 Uhr am 3. Mai griffen britische Jagdbomber die Kap Arkona und die Tilbeck an. Beide Schiffe erhielten mehrere Volltreffer und fingen rasch Feuer. An Bord spielten sich entsetzliche Szenen ab. Der Schauspieler und Kommunist Erwin Geschonnick, der seit 1933 in verschiedenen Konzentrationslagern, zuletzt in Neuengamme eingesperrt gewesen war, in der DDR sollte er an Brechts Berliner Ensemble und den zahlreichen Filmrollen brillieren, erlebte den Moment des Angriffs auf der Kap Arkona. Ein Krachen und gleich darauf ein Splittern. Mittschiff sind mehrere Bomben gefallen. Ich stürze auf den Gang hinaus, die Schiffsgänge sind voller Rauch, Verwundete schreien, die verstörten Gefangenen rennen zu den Treppen. Panik. An den Aufgängen drängen sich, aus allen Richtungen kommend, vor Angst halb wahnsinnige Menschen zusammen, wollen zum Oberdeck. Einige werden zu Boden gerissen und von Nachkommenden zertreten. Der Bananenbunker ist voller Russen. Sie können nicht mehr nach oben. Auch das Krankenrevier mit 600 Kranken, das sich unten befindet, ist abgeschnitten. Die Tilbeck sank innerhalb weniger Minuten, die Kap Arkona brannte langsam aus und legte sich auf die Seite. Für die Häftlinge gab es nur geringe Überlebenschancen. Die wenigen noch unbeschädigten Rettungsboote reklamierten die an Bord befindlichen SS-Männer, Marinesoldaten und Besatzungsmitglieder für sich. Auch Rettungsringe gab es nur für die Besatzung. Rund 6.600 Häftlinge verbrannten oder sie kamen beim Versuch, schwimmend das Ufer zu erreichen, um. Nur rund 450 Menschen konnten sich aus dem Inferno retten, unter ihnen Erwin Geschonnick, der nur überlebte, weil er zum Wrack der Kap Arkona zurückgeschwommen war und dort mit einigen anderen Häftlingen ausharrte, bis die Küste in der Hand der Engländer war und Motorboote sie nach Neustadt brachten. Das Tagebuch der Anonyma. Überhaupt fangen wir langsam an, den Schändungsbetrieb humoristisch zu nehmen. Galgenhumoristisch. Als eine Berlinerin, Anfang 30, am 3. Mai diese Beobachtung ihrem Tagebuch anvertraute, hatte der Schändungsbetrieb, die massenhafte Vergewaltigung von Frauen nach dem Einmarsch der Roten Armee, ihren ersten Höhepunkt überschritten. Und für die Verfasserin, die selbst mehrfach vergewaltigt worden war, war das Unaussprechliche sagbar geworden. Was heißt Schändung? Als ich das Wort zum ersten Mal aussprach, lief es mir eisig den Rücken herunter. Jetzt kann ich es schon denken, schon hinschreiben, mit kalter Hand. Ich spreche es vor mich hin, um mich an die Laute zu gewöhnen. Es klingt wie das Letzte und Äußerste, ist es aber nicht. Mit dem Tagebuch »Eine Frau in Berlin« hat es eine besondere Bewandtnis. Vom 20. April bis 22. Juni 1945 schrieb die Verfasserin in den Verschnaufpausen zwischen Bombenangriffen, Vergewaltigungen und der mühsamen Beschaffung von Lebensmitteln auf, was sie erlebte. Im Juli 1945 begann sie, die in drei Heften festgehaltenen handschriftlichen Notate abzutippen. So entstanden 121 engzeilige Manuskriptseiten, die sie einige Zeit später einem Freund, dem Schriftsteller Kurt W. Marek, bekannt geworden durch seinen unter dem Pseudonym C.W. Ceram veröffentlichten Archäologie-Bestseller Götter, Gräber und Gelehrte von 1949, zu lesen gab. Marek überredete sie, einer Publikation zuzustimmen. Allerdings bestand die Autorin aus nachvollziehbaren Gründen darauf, dass sie anonym blieb. 1954 erschien »A Woman in Berlin«, zuerst in den Vereinigten Staaten, 1959 folgte eine deutsche Ausgabe in einem Genfer Kleinverlag. Während das Buch in den USA und Großbritannien zu einem großen Erfolg wurde, fiel es beim deutschen Publikum durch. Offenbar war die Zeit noch nicht reif, um sich mit dem Thema öffentlich auseinanderzusetzen. Es blieb lange Jahre ein Tabu, an das man nicht rühren wollte. Das änderte sich im Frühjahr 2003, als der Eichborn Verlag in der von Hans-Magnus Enzensberger herausgegebenen Reihe »Die andere Bibliothek« eine Neuauflage herausbrachte. Eine Frau in Berlin wurde zu einem der größten Bucherfolge der Saison und von der Kritik einhellig als das eindrücklichste Zeugnis für die Gewalt gepriesen, die deutschen Frauen bei der Eroberung durch Russen zugefügt worden war. Der Stoff wurde vom Regisseur Max Färber-Böck 2008 verfilmt, mit Nina Hoss in der Hauptrolle. Die anhaltenden Spekulationen über die Identität der Autorin beendete der Redakteur der Süddeutschen Zeitung Jens Biski im September 2003, 2 Jahre nach ihrem Tod in der Schweiz. Bei der Anonyma handelte es sich um die 1911 in Krefeld geborene Martha Hillers. Nach dem Besuch des Realgymnasiums von 1925 bis 1930 hatte sie mehrere Auslandsreisen, unter anderem in die Sowjetunion, unternommen. Dabei hatte sie ein wenig Russisch gelernt, was ihr in den Monaten der Besatzung Berlins zugute kommen sollte. Seit Sommer 1934 arbeitete sie als freie Journalistin für den Berliner Lokalanzeiger und für andere Zeitungen und Zeitschriften. Vom April 1941 bis in die letzten Kriegsmonate war sie für Hilf mit tätig, die Schülerzeitschrift des NS-Lehrerbundes, betreute unter anderem Erzählwettbewerbe und schrieb Artikel für die Zeitschrift Der Deutsche Erzieher. Sie war offenbar keine 150-prozentige Nationalsozialistin, aber doch eine Kleinpropagandistin des NS-Staates, die mithalf, die deutsche Jugend für den Krieg zu begeistern. In ihrem Tagebuch hat sie diese Rolle eher verschleiert, wenn sie sich fragte, war ich selber dafür, dagegen? Ich war jedenfalls mittendrin und habe die Luft eingeatmet, die uns umgab und die uns färbte, auch wenn wir es nicht wollten. Mit der Enthüllung der Identität der Anonyma tauchten plötzlich auch Zweifel auf, ob es sich bei dem Buch tatsächlich, wie vom Verlag behauptet, um ein authentisches Zeitdokument handelt. Hatte die Autorin bei der Abschrift der Originalnotate stärker in den Text eingegriffen, als bislang angenommen worden war? Oder hatten sie oder Kurt Marek, der ein Nachwort zur Erstausgabe beigesteuert hatte, den Text vor der Drucklegung noch einmal bearbeitet? Diese Fragen wurden seinerzeit heftig diskutiert, konnten aber nicht geklärt werden, weil die Witwe Mareks, die Nachlassverwalterin, die Einsicht in die Unterlagen verweigerte. Schließlich beauftragte der Eichborn Verlag den Schriftsteller Walter Kempowski mit der Prüfung. Als fleißiger Sammler und Herausgeber von Tagebüchern schien er für die Aufgabe geeignet. Sein Gutachten vom Januar 2004 bestätigte, dass sowohl das Original-Tagebuch als auch die von Martha Hillers im Sommer 1945 angefertigte Reinschrift authentisch sind. Doch der entscheidenden Frage war Kempowski nicht nachgegangen. Welche Schritte der Bearbeitung der Ursprungstext durchlaufen hatte und inwieweit der Charakter des Tagebuchs dadurch verändert worden war. Was Kempowski versäumte, hat die Historikerin Julia von Saal in einem Aufsatz in den Vierteljahrsheften für Zeitgeschichte 2019 nachgeholt. Sie konnte sich auf den privaten Nachlass von Martha Hillers stützen, den der Sohn des Ehepaars Marek 2016 an das Münchner Institut für Zeitgeschichte abgegeben hat. Das Ergebnis? Martha Hillers hat ihre handschriftlichen Notizen sehr sorgfältig in das Typoskript übertragen. Die Abweichungen sind minimal und betreffen in der Regel nur kleine stilistische Korrekturen. Ganz anders verhält es sich mit der Umgestaltung des Typoskripts zur fast doppelt so umfangreichen Buchfassung, die die Autorin in den 50er Jahren vornahm. Dabei hat sie selbst das Originaltagebuch stark literarisch bearbeitet und ergänzt. Personen wurden konsequent anonymisiert, Gedanken, Beobachtungen und Gefühle nachträglich ausformuliert, Ergebnisse umgedeutet, Szenen mit fiktiven Elementen dramaturgisch aufgeladen. Unter anderem wurden alle Passagen eliminiert, die auf eine gewisse Nähe zum Nationalsozialismus schließen lassen konnten. Es handelt sich also nicht um ein authentisches Zeitdokument, sondern um einen literarisierten Erlebnisbericht in Tagebuchform. Dennoch bleibt Eine Frau in Berlin ein wichtiges Zeugnis. Denn im Kern, in der Schilderung der Vergewaltigungen, entspricht die Druckfassung den handschriftlichen Aufzeichnungen. Mit dem Auftauchen der Rotarmisten am 27. April 1945 beginnt für die Autorin die Erfahrung, Freiwild zu sein. Bemerkenswert lakonisch und unsentimental schildert sie, was ihr widerfährt. Erstarrung. Nicht Ekel, bloß Kälte. Das Rückgrat gefriert, eisige Schwindel kreisen um den Hinterkopf. Ich fühle mich gleiten und fallen, tief, durch die Kissen und Dielen hindurch, in den Boden versinken. So ist das also. Nachdem sie mehrfach missbraucht worden ist, fasst sie einen Beschluss. Hier muss ein Wolf her, der mir die Wölfe vom Leib hält. Offizier, so hoch es geht. Kommandant, General, was ich kriegen kann. Wozu habe ich meinen Grips und mein bisschen Kenntnis der Fremdsprache? Martha Hillers legt sich einen Major zu, der sie nicht nur vor den anderen beschützt, sondern sie auch mit Lebensmitteln versorgt. Die Grenzen zwischen Vergewaltigung und Prostitution verschwimmen. Es lässt sich keinesfalls behaupten, dass der Major mich vergewaltigt. Ich glaube, dass ein einziges kaltes Wort von mir genügt, und er geht und kommt nicht mehr. Also bin ich ihm freiwillig zu Diensten. Der Blick der Autorin auf die Besatzer ist nicht frei von Stereotypen. Dennoch vermeidet sie es, die Russen kollektiv zu verurteilen. Aus der Masse der plündernden und vergewaltigenden Soldaten treten einzelne Männer mit Namen und Geschichten hervor. Petka, Anatol, Andrei. Ich spreche doch mit ihnen von Mensch zu Mensch, unterscheide die Übelsten von den Erträglichen, gliedere den Schwarm, mache mir ein Bild von ihnen. Von den deutschen Männern ist kaum Hilfe zu erwarten. Die meisten verhalten sich feige und verkriechen sich hinter den Frauen. Eine Art von Kollektiventäuschung bereitet sich unter der Oberfläche bei den Frauen vor. Die männerbeherrschte, den starken Mann verherrlichende Nazi-Welt wankt und mit ihr der Mythos Mann. Eine Frau in der Schlange vor der Wasserpumpe erzählt, was ein Nachbar ihr zugerufen hat, als russische Soldaten an ihr zerrten. »Nun gehen Sie doch schon mit, Sie gefährden uns ja alle!« Kleine Fußnote zum Untergang des Abendlandes. Als sie ihrem Freund, der Ende Juni 1945 von der Front zurückkehrt, ihre Aufzeichnungen zu lesen gibt, reagiert er mit Unverständnis und macht sich schweigend davon. Damit nimmt er vorweg, was auch zum Klima der 50er Jahre gehören wird, das Beschweigen der Ohnmachts- und Gewalterfahrungen, denen Frauen ausgesetzt gewesen waren. Ihre Aufzeichnungen dienten Martha Hillers als Medium der Selbstvergewisserung. Sie halfen ihr, sich mit den Erschütterungen der eigenen Identität auseinanderzusetzen. Zugleich aber verstand sie es, und das macht den besonderen Rang ihres Tagebuchs aus, ihr individuelles Leid als Kollektivschicksal darzustellen. In den letzten Kriegs- und ersten Nachkriegstagen wurden Zehntausende Berliner Frauen zum Opfer sexueller Übergriffe. Vergewaltigungen blieben nicht auf das von der Roten Armee besetzte Gebiet beschränkt. Auch amerikanische und britische Soldaten verhielten sich keineswegs immer so korrekt und diszipliniert, wie es in manchen Darstellungen bis heute kolportiert wird. Dennoch unterscheidet sich das Ausmaß der ausgeübten Gewalt in den westlichen Gebieten ganz erheblich von dem in der sowjetischen Zone. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die USA und Großbritannien nicht unter dem Besatzungsterror der Deutschen hatten leiden müssen und auch weitaus weniger Kriegstote zu beklagen hatten als die Sowjetunion. Verhandlungen mit Feldmarschall Montgomery über eine Teilkapitulation in Nordwestdeutschland. Am Vormittag des 3. Mai traf die Delegation des Oberkommandos der Wehrmacht im Hauptquartier von General Miles C. Dempsey in Hecklingen bei Lüneburg ein. Von dort wurden die Deutschen weitergeleitet zum nahegelegenen Timeloberg, wo Feldmarschall Montgomery ein kleines Zeltdorf hatte aufbauen lassen, mit seinem Wohnwagen als Mittelpunkt. In seinen Erinnerungen hat der Oberbefehlshaber der britischen Bodentruppen die Empfangsszene beschrieben. Sie wurden bis vor meinen Wohnwagen geführt, sodass sie gerade unter der englischen Flagge standen, die stolz im Winde flatterte. Ich ließ sie zunächst ein paar Minuten warten, dann trat ich aus meinem Wohnwagen und ging auf sie zu. Sie legten, unter der Flagge stehend, alle die Hand an die Mütze. Es war ein denkwürdiger Augenblick. Die Deutschen kamen, um sich zu ergeben. Der Krieg war zu Ende. Montgomery verschwieg, dass vor seinem Erscheinen mit einem Stock genau der Platz markiert worden war, wo sich die deutschen Unterhändler aufstellen mussten. Eine Geste, die von ihnen als entehrend empfunden wurde. Zunächst verlas von Friedeburg einen Brief des Oberkommandos der Wehrmacht, Chefs Keitel, in dem dieser die Kapitulation der deutschen Streitkräfte im nordwestdeutschen Raum einschließlich der Heeresgruppe Weichsel anbot. Montgomery wies das Angebot zurück, mit der Bemerkung, dass er keine Kapitulation von Truppen annehmen könne, die noch gegen die Rote Armee kämpften. Die Heeresgruppe Weichsel müsse sich dem sowjetischen Oberkommando ergeben. Er sei jedoch gewillt, fuhr er etwas versöhnlich fort, einzelne deutsche Soldaten der Ostfront, die sich mit erhobenen Händen den britischen Linien näherten, nicht abzuweisen. Als von Friedeburg einwarf, kein deutscher Soldat werde sich freiwillig in russische Kriegsgefangenschaft begeben, weil er befürchten müsse, zur Zwangsarbeit nach Sibirien verschickt zu werden, entgegnete Montgomery kühl, all das hätten die Deutschen bedenken sollen, ehe sie den Krieg anfingen und besonders ehe sie im Juni 1941 die Russen überfielen. Ebenso lehnte es Montgomery ab, über das Schicksal der Flüchtlinge im Raum Mecklenburg zu verhandeln, weil das Gebiet östlich der Front zwischen Wismar und Dömitz nicht mehr in seinen Zuständigkeitsbereich falle und alle diesbezüglichen Fragen mit den sowjetischen Instanzen besprochen werden müssten. Die Verhandlungen schienen an einem toten Punkt angelangt zu sein. Doch dann entschloss sich Montgomery, die Deutschen mit einem Gegenvorschlag zu konfrontieren. »Sind Sie bereit?« fragte er, »mir alle deutschen Truppen auf meiner West- und Nordflanke zu übergeben, einschließlich aller Truppen in Holland, Friesland, mit den friesischen Inseln und Helgoland, sowie in Schleswig-Holstein und Dänemark?« Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, erläuterte er anhand einer Karte die Lage an der gesamten Westfront, die den Deutschen die Aussichtslosigkeit jedes weiteren Widerstands drastisch vor Augen führte. Die OKW-Parlamentäre erbaten Bedenkzeit. Montgomery ordnete an, ihnen in einem Zelte eine Mahlzeit zu servieren. Von Friedeburg liefen während des Essens die Tränen über das Gesicht und von den anderen sagte kaum einer ein Wort, berichtete ein britischer Offizier. Nach dem Essen stellte Montgomery ein Ultimatum. Alle deutschen Truppen in den bezeichneten Gebieten müssten die Waffen niederlegen und sich bedingungslos ergeben. Das Kriegsgerät der Streitkräfte dürfe nicht vernichtet werden, sondern müsse den Engländern unversehrt übergeben werden. Sollten die Deutschen sich weigern, seiner Forderung nachzukommen, würden die Kämpfe fortgesetzt. Von Friedeburg erklärte, er habe keine so weitreichende Vollmacht und müsse erst in Flensburg Rücksprache nehmen. Noch am Abend machten er und Major Friedel sich auf den Weg. Montgomery hatte eine Frist bis zum Nachmittag des folgenden Tages gesetzt.